Hallo und herzlich willkommen zur Folge Bonus 203 alias A. Dominik, was hast du uns heute Schönes mitgebracht? Also das alias A stimmt auch nicht, weil A ist ja das Format, wo wir quasi 10 Hinweise haben, um jemanden zu erraten. Aber unsere Bonusfolgen bestehen ja nicht nur aus A und auch das ist jetzt kein A. Du hast recht, es ist Bonus 203, irgendwann lerne ich es. Aber ich würde sagen, es reicht vollkommen aus. Jürgen, ich habe was aus dem Internet zusammenkopiert, was hältst du davon? Nicht weniger und auch nicht mehr, hätte ich erwartet. Also, um ehrlich zu sagen, die Folgen, wo ich bisher Zeug einfach wahllos zusammenkopiert habe, es waren ziemlich geil, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf. Lass ich jetzt mal unkommentiert. Tatsächlich bin ich jedoch nicht verantwortlich für diese Person, denn der Viktor Ambrositz hat bereits im Mai 2021 eine damals noch A-Folge geschickt. Und wie wir wissen, ist das A-Format ja ein wenig in Ungnade gefallen. Ich habe ihm aber damals schon geschrieben, dass diese Person ich definitiv nutzen werde, weil ich die extrem cool finde. Ich glaube, die kann man nicht erraten. Ich glaube, dass wenn Philipp die errät, ich einmal mehr völlig ausrasten würde. Und ich habe deswegen einfach dieses Menschenleben ein wenig runtergeschrieben und würde euch das jetzt einfach mal vortragen. Hau raus. Und ich bin extrem gespannt, ob ihr den kennt. Er hat auf jeden Fall einen der besten Spitznamen der deutschen Geschichte und ich habe von dem mal wieder noch nie irgendwas gehört gehabt. Aber scheinbar kann man den kennen. Also, der hieß Helmut Kohl und der hat den Spitznamen Birne. Wer hat das denn schon gehört? Rüdiger Nieberg war ein deutscher. Den habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ein deutscher Konditor, Survival-Experte und Aktivist für Menschenrechte. So, Jürgen hat schon mal von ihm gehört. Philipp, ich habe null Erinnerung an diese Person, aber ich weiß, dass der Name auf irgendeiner von meinen Listen steht. Aber ich habe null Erinnerung dran. Ich glaube, der war tatsächlich in irgendwelchen Talkshows. Tatsächlich kann ich mir das echt vorstellen, dass der auf deinen Listen steht, weil halt Ola die Waldfee, also der hat ein bisschen was erlebt, wie ich jetzt zusammenfassen werde. Er hat den Spitznamen Sir Vival. Oh. Also quasi ein sympathisch. There. Sehr sympathisch. Survival. He had me at Konditor, muss ich allerdings sagen. Ja, also die Kombination deutscher Konditor, Survival-Experte und Aktivist für Menschenrechte ist ziemlich cool. Für manche Baggerzeugnisse im Lande musst du einen starken Magen haben. So, da musst du schon survival-mäßig gut drauf sein. Der Rüdiger hat tatsächlich im Alter von 3 Jahren hat er schon seine ersten Expeditionen unternommen. Er wollte zu seiner Oma, die am anderen Ende seiner Heimatstadt Bielefeld wohnte, und 8 Stunden später wurde er dabei von der Polizei aufgegriffen. Was? Mit 3 Jahren. Ja. Also tatsächlich ahnt man, dass das, was noch kommen wird, einfach schon von Anbeginn in ihm steckte. Und aufgegriffen, da hat er gerade ein Lagerfeuer angemacht, hat sich so ein Shelter gebaut, irgendwie an der Bushaltestelle und da gerade ein Wolf gegrillt. Ein Wolf? Was man halt so macht. Ein Wolf? Ich wollte, dass er irgendwas Großes niedergerungen hat, das ist mir nichts Dummes eingefallen. Einen Wolf grillen heißt ja auch, dass er quasi sehr, sehr viel gegrillt hat. So ein sich einen Wolf machen oder so. Ach so, ist ja. Er hat sich an den Wolf gegrillt, ja. Stimmt. Von 1951 bis 1960 unternahm Nieberg Radtouren um die halbe Welt. Also das ist quasi jetzt ein Halbsatz, der so nebenbei einfach mal zeigt, dass er, das ist nur nichts Besonderes, aber er hat um die halbe Welt, was nicht genauer eingegangen wird, schon hier Radtouren gemacht. Und als wäre es nichts. Ab 65 arbeitete er als selbstständiger Konditor in Hamburg und seine Konditorei hatte bisweilen bis zu 50 Mitarbeiter. Die hat er 25 Whoa. Jahre lang geführt, diese Konditorei. Hat also muss ich mir vorstellen, steht hier nicht, aber tatsächlich glaube ich das nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Aber all das, was jetzt kommt, hat er zu großen Teilen gleichzeitig auch noch eine Konditorei geleitet. So, und jetzt geht die eigentliche Geschichte los. Inspiriert durch das Buch Zu den Goldquellen der Pharaonen allein auf dem reißenden Nil, der Kuno S. Stäuben, der 1959 den Fluss mit einem Floß befahren hatte, bevor auch unser Held, der Herr Nieberg, zusammen mit Hinrich Fink, den er über eine Tagesanzeige kennengelernt hatte, erstmals 1971 hat er ausgeschrieben, junger Mann zum Mitreisen gesucht. Anscheinend Flossen gesucht. In den Floss sich das arme Mädchen schmoss. Nein, das war jemand anders. Nach 12 Tagen auf dem Wasser und rund 200 Kilometern blieb das Boot in einem Affenbrotbaum hängen und konnte von ihnen nicht mehr befreit werden. Ah, was hat so passiert? Ja. Ein sehr ungloriöses Ende. Nicht sehr spektakulär. Aber das hält ihn natürlich wie so viele unserer Protagonisten nicht auf. Und ich garantiere euch, am Ende dieses Absatzes werdet ihr schmunzeln. Also wenn das Boot in dem Baum hängen geblieben ist, oben in der Krone, ist sehr spektakulär, möchte ich anmerken. 1972 starteten sie zusammen, also die beiden, starteten sie zusammen mit Kameramann Michael Teichmann den zweiten Versuch. In einem selbst konstruierten, stabileren Boot bezwangen sie nun den Fluss, wobei sie auch von feindseligen Einheimischen beschossen wurden. Okay. So. Jetzt kommt der Absatz, über den ihr doch hoffentlich schmunzeln werdet. Der Versuch, einen 3,5 Meter lange Felsenpython, den er nach einem langen Kampf im Wasser überwältigen konnte, lebend mit nach Hause zu nehmen und in sein Schlangenterrarium im Keller einzugliedern, misslang. Warum? Die Python ja, starb nach wenigen Tagen. Ach so, jetzt dachte er, er hat sie nicht durch die Flugsicherheitskontrolle gekriegt. Eine 3,5 Meter Python hat er ernsthaft versucht, mit nach Hause zu nehmen. Mama, darf ich die behalten? Man kann es schon mal probieren. Vor allem, also, ja, ich habe so viele Fragen. Eine dritte Überfahrt übernahm Neberg im Jahr 1975 zusammen mit seinem Freund Andreas Scholz, erneut begleitet von Michael Teichmann als Fotograf und Kameramann. Am 12. Januar wurde die Gruppe von einheimischen Räubern überfallen, wobei es zu einer Schießerei kam. Teichmann wurde dabei von hinten tödlich in den Kopf getroffen. Die Täter konnten ausfindig gemacht und wegen Mordes angeklagt werden. Ah ja. Wow. Aber wäre mal das dritte Mal daheim geblieben. Eskaliert gerade irgendwie so ein bisschen, kann das jetzt sein? Wenn da vorher schon der Kameramann dabei war, gibt es von diesem Ringen mit der 3,5 Meter Python im Wasser dann entsprechende Aufnahmen? Das ist eine exzellente Frage. Also es gibt tatsächlich diverse, da kommen wir auch noch später drauf, also die Kamerateams haben ihn nicht nur einmal begleitet und spätestens bei den nächsten Aktionen, die so kommen, sind ZDF-Teams zum Beispiel mit dabei. Aber von dieser Python gibt's, glaube ich, nicht. Sehr schade. Aber das würde ich tatsächlich auch gern sehen. Und ich habe neulich auf Reddit ein Video gesehen von der Schlange, die auch gefühlte 3 Meter war, die einfach nur auf einer Wiese entlang geschlängelt ist und die Leute, die halt irgendwie gefilmt haben. Und it creeps you out. Mhm. Also einfach so eine große Schlange, das ist einfach nichts, was dich mit Wohlwollen, was dein Hirn mit Wohlwollen quittiert. So, es ist einfach furchteinflößend. Nee, aber das ist wahrscheinlich das einzige Tier auf der Welt, in das du einen Vogel, in dem 11 andere Vögel stecken, noch reinstecken könntest. Aber das ist doch ein Hut. 1977 steht auf Wikipedia, durchquerte er die Danakil-Wüste zu Fuß. Hm? So, das ist alles, was da steht. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen über die Danakil-Wüste recherchiert und bin unter anderem auf eine Tourismusseite gestoßen, wo ein Zitat drauf ist. Sie ist eine der heißesten Orte der Welt. Die Unterbringung ist primitiv. Sanitäreinrichtungen gibt es keine. Kalaschnikows dagegen fast überall. Es gibt keine Sanitäreinrichtungen in der Wüste. Ich weiß auch nicht, ob ich das erwartet hätte. Du weißt doch, wie es ist. Es gibt doch immer wieder eine Stadt. Kein Tag und Rast. Okay. Aber es ist tatsächlich, also diese nicht nur Bons musst du immer einlösen. Nicht nur irgendeine Wüste, sondern eine sehr, sehr unangenehme Wüste. Eine sehr, sehr heiße Wüste. Mal locker flockig zu Fuß. Ja, mit Langlaufschienen wäre auch blöd. So. Wow, Jürgen, wirklich. Jetzt gibt's seit 1980, ja, also nochmal 3 Jahre später, setzte Neberg sich für das Indianervolk der Yanomami in Südamerika ein. Als Test für künftige Aktionen im Urwald legte er 1981, also sind wir wieder in meinem Geburtsjahr, auf einem Deutschlandmarsch von Hamburg nach Oberstdorf rund 1000 Kilometer zurück und lebte nur von dem, was er abseits der Zivilisation in der Natur fand. Das ist doch für den ein lockerer Sonntagsspaziergang, oder? Dann die Dauer ist halt auch krass. Die 23-tägige Aktion wurde von einem Team des ZDF dokumentiert und im Fernsehen ausgestrahlt. Also, wenn du hier Mutti Kraus fragst nach dem Herrn Neberg, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sagt, wer? Und dann sagst du, der Deutschlandmarsch, der ist damals. Nee, weil Mutti Kraus war 1981 mit dem strahlenden Wonneproppen, den sie da gerade auf die Welt geworfen hat, beschäftigt. Die hat bestimmt. Da hat die keinen Fernsehen geschaut? Bestimmt nicht. Sonst wäre aus mir nichts geworden. Bücher vorgelesen. Im Jahr 1983 unternahm Neberg seine erste Reise nach Südafrika. Nur mit einem Tagebuch ausgestattet. Da, das sollte sich mal diese Seven vs. Wild-Typen anhören. Ne? Die sieben Gegenstände und so. Ne? Der hatte nur eins dabei und es war weder ein Messer noch ein Feuerstein. Also das ist echt, das ist so ein Casual-Dropping, so der ist absolut harmlos. Aber nur mit einem Tagebuch ausgestattet, durchwanderte der eine Strecke von fast 400 Kilometern von DR bis East London. So, als hätte das Tagebuch irgendeine überlebensrelevante Funktion. So, so nur mit einem Tagebuch ausgestattet. Geil. Ich habe dieses Tagebuch. Und nachts lege ich mich darunter und tagsüber wirft es Schatten. Aber wir sind uns einig, dass das ein Mensch nach unserem Geschmack ist, oder? Ja, ein geiler Typ. Mhm. Ja, also nochmal danke an Viktor an dieser Stelle. Wirklich fantastisch. So, ich hoffe, er biegt jetzt nicht irgendwie ganz komisch ab. Nein, nein. Also tatsächlich, er biegt diese Story noch ganz komisch ab, aber das wirst du gleich sehen. 1987 er macht dann noch eine Metzgerlehre. Überquerte er mit einem Tretboot den Atlantik. Okay. Ich stell mir auch so einen Schwan. Mit dem Schwan. Ja. Mit dem Tretboot. Ein Schwan oder ein Flamingo. So hart, echt. 1992 überquerte Neberg gemeinsam mit der Menschenrechtsaktivistin Christina Haverkamp auf einem Bambusfloß nochmals den Atlantischen Ozean. Damit trug er dazu bei, dass den Yanomami-Indianern, also den vorher genannten, ein geschütztes Reservat zugestanden wurde. Bei seiner Aktion The Tree, also der Baum, durchquerte er im Jahr 2001... Danke für die Übersetzung, Dominik. Danke. You're very welcome. Den Atlantik auf einem Trimaran, der aus einer 350 Jahre alten Weißtanne gefertigt worden war. Also der hat quasi, aus einer einzigen Tanne ist dieser Trimaran und witzigerweise ist dann ein Foto von diesem Trimaran, den kann man heute noch in Sinsheim im Technikmuseum anschauen. Und das ist, ich will seit Jahr und Tag will ich in dieses Technikmuseum, der liegt nämlich, das liegt nämlich auf dem Weg zu meinen Verwandten in Rheinland-Pfalz und ich bin da immer vorbeigefahren und habe immer geguckt. Und war aber da auch noch nie drin. Und jetzt mit den ganzen Autos und Flugzeugen davor, da fahre ich so oft vorbei und war auch noch nie drin. Und die haben irgendwann haben sie einen Sichtschutz rein, weil sie wahrscheinlich hier sich gedacht haben, die Leute müssen aufgegeilt werden und nur so einen Blick erhaschen. Das ist wie eine Frau in Unterwäsche, ist immer erotischer als eine komplett nackt. Wenn man die Flugzeuge direkt sieht von der Autobahn, dann ist es nicht gut fürs Geschäft. Ich weiß nicht, ob das jetzt was über die Frauen aussagt, mit denen du dich in deinem Leben beschäftigt hast. Oder aber über die Flugzeuge. Also ich lasse das mal so stehen. So, am 31. Juli 2003 ließ er sich von einem Hubschrauber aus 50 Metern Höhe nur mit einer Badehose bekleidet und die lediglich mit einem Messer ausgestattet in den brasilianischen Urwald abseilen, um dem Regenwald mit all seinen Gefahren zu bezwingen. Aber stopp, welcher Schnitt war das? Also war das so eine Boxershort oder so ein Slipschnitt? Oder? Das sind noch die wirklichen Fragen. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich sage warum hat er kein Tagebuch mit? Ich sage, ja, vielleicht war es eine Wendeunterhose und die hatte auch noch ein. Wie will er überleben ohne Tagebuch? Nach 25 Tagen kam er aus dem Urwald, nachdem er vorübergehend als verschollen galt. Also ich habe von dem noch nie was gehört, aber im Jahr 2003 hätte man das schon mitnehmen können. So. Da habe ich noch Fernsehen geguckt, das ist irgendwie an mir vorübergegangen. Ja, wenn er da bei TV Total gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch... Der war bei TV Total tatsächlich. Oh, shit. Ja, das konnte man irgendwann nicht mehr gucken. Der hat auch tatsächlich einen TED-Talk gemacht unter anderem. Also wenn du mal guckst, der war wirklich im Fernsehen schon präsent so und hat auch einen TED-Talk, der sehr gut sein sollte, den ich aber noch nicht angeguckt habe. Ja, wie man nur mit einem Tagebuch bekleidet im brasilianischen Regenwald und eine Python niederringt. Du hast ja Angst gehabt, dass das eine komische Wendung nimmt. Mhm. Und es nimmt eine komische Wendung, aber nicht, weil er schlimme Dinge tut, sondern weil ich jetzt quasi eine Geschichte in der Geschichte erzählen muss. Und die ist auch relativ spektakulär. Okay. Neberg war außerdem der Initiator der Nachforschungen über den vermeintlichen Häuptling Tatanka Nara. So, okay. Das ist jetzt quasi, was auch sein Lebenswerk ist, dass er jetzt zu diesem Fall beigetragen hat. Und dieser Fall ist auch in sich sehr spektakulär. Erstmals hörte die Öffentlichkeit von Tatanka Nara im Sommer 1972. Also wir springen ein bisschen in der Zeit zurück. So. Damals tauchte der braungebrannte, angebliche Indianerhäuptling in Brasilien auf und gab an, der Häuptling eines unbekannten Volkes zu sein. Er lebe mit seinem Volk in unterirdischen Gewölben unterhalb des Regenwaldes und es lebten dort auch etwa 2000 deutsche Soldaten aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Was? Die zwischen 41 und 45 mit U-Booten nach Brasilien gekommen seien. Ja, ja, klar. So. Okay. Skeptisch wurden zunächst die brasilianischen Behörden, da Tatanka Nara nur gebrochen Portugiesisch sprach, die deutsche Sprache dagegen perfekt beherrschte. So. Um Geld zu verdienen, bot sich Tatanka Nara als Urwaldführer für Touristen an. Und um es kurz zu machen, das Bundeskriminalamt ermittelte Ende der 1980er Jahre wegen des Verdachts der Tötung und des Verschwindenlassens dreier Personen. Und es kam raus, dass Tatanka Nara in Wirklichkeit als Günther Hack aus Coburg. Günther Hack aus Coburg war. Der Name ist Programm. Und Anfang der 60er aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten, unter anderem Unterhaltsschulden, gegenüber seinen drei Kindern aus Deutschland verschwand. Okay. So. Okay. Die sind, letztendlich konnten sie ihn unter anderem überführen, weil 1990, unter dem Vorwand, einen Film über ihn drehen zu wollen, eben unser Held hier, der Neberg, hat er den Namen zwei vergessen. So wird es mir auch gehen. Ja. Mit zwei Frauen und Tatanka eine Urwald-Exkursion buchte. Bei dieser Gelegenheit filmte er die unwidersprüchlichen Aussagen Tatunkas und nach monatelangen Recherchen und Dreharbeiten gelang es ihm, die Lügen und Widersprüche Tatunkas zu entlarven. Der 58-minütige Film wurde 1991 im ARD-Abendprogramm gezeigt. Oh, okay, okay. Okay. Dieser Tatanka lebt übrigens nach wie vor in Brasilien. Was? Sein brasilianischer Pass weist ihn als Tatanka Nara Herkunft Indio aus. Im Jahr 2003 ließ er sich für geisteskrank erklären. Okay. Er arbeitet immer noch als Tourismusführer in der Region von Barcelos. Sympathisch. Ich habe vor allem, ja, wobei, würdest du einen Touristenführer buchen, wo du sagst, nee, der hat sich selbst als geisteskrank erklärt? Ja, naja, also für bestimmte Touren. Er hat was zu erzählen auf jeden Fall, ne? Ja. Er hat vor allem nachweislich drei Leute umgebracht, die er in den Urwald geführt hat und die nie wieder aufgetaucht sind. So. Ja, vor allem, der macht dann so eine Mörderführung nachts. Mit den 2000 Deutschen im Keller vom Urwald. Aber auch im Keller vom Urwald. Mann, ey. Zu hart. Aber das war die Geschichte der Geschichte, fand ich ziemlich genial. So nebenbei mal noch so ein Hardcore-Betrüger auffliegen lassen. Und Philipp, du hast ja Angst, dass es in eine schlimme Richtung geht. Ich kann dir sagen, es geht noch in eine sehr, sehr schöne Richtung. Das wirst du mögen, was jetzt noch am Schluss kommt. Zurück zu Neberg. Im September 2000 gründete er die Menschenrechtsorganisation Target, die Erfolge im Kampf gegen die Verstümmelung weiblicher Genitalien erzielte. Im November 2006 organisierte und finanzierte Target eine Konferenz unter der Schirmherrschaft des ägyptischen Großmuftis Ali Gomar an der Al-Jazir-Universität in Kairo. Als Ergebnis dieser Konferenz verurteilten führende islamische Rechtsgelehrte die Praxis der Genitalverstümmelung. Rüdiger Neberg starb am 1. April 2020 im Alter von 84 Jahren. Also, holla die Waldfee. Krass. Da habe ich gedacht, also der hat echt einiges geleistet. Vor allen Dingen hier die, was er so nebenbei am Schluss mit seiner Stiftung noch geleistet hat. Das hat auch sehr, sehr viel Leid für Mädels auf der ganzen Welt quasi. Das darf man nicht unterschätzen, was das ausmacht. Und was er davor so getan hat, ist auch nicht ganz unspektakulär. Also tatsächlich habe ich eine Mail von mir an mich mit einem Link zu einem Artikel aus derwesten.de, wo vom 3. April 2020, wo es um Rüdiger Nebergs Tod ging, auf Wiedervorlage liegen. Ja. Habe ich jetzt gerade nachgeschaut. Dominik, kannst du das also, nicht machen? Ich würde gerne eine 8-Folge über den machen. Das ist tatsächlich jetzt eure Chance, dass wir, jetzt, dass wir so tun, als wenn diese Mini-8-Folge nie passiert ist und wir machen eine komplette Folge draus. Nee, der Link ist tot. Den Artikel gibt's nicht mehr. Dann nicht. Ja. Dankeschön. Schöne Geschichte. Ja, schöner Typ. Vielen Dank dafür. Wenn der Schmidt aus dem Internet kopiert, passieren gute Dinge. Rüdiger Neberg Python, gebe ich jetzt mal auf YouTube ein. Ich finde keine Videos, wo er gegen einen Python mit einer Python ringt. Ist doch schade. Ich bin dafür, dass wir das mit so ganz billigen 3D-Effekten einfach selber nachstellen. Einer von uns im Python-Kostüm, sagst du? Ich model für die Python, okay? Ich glaub, Python ist eigentlich eher Philips Fachgebiet. Nicht. Wo der glaube ich, jetzt. Python. okay. Bevor es eine ganz falsche Richtung nimmt, sage ich einfach: Gute Nacht, Josh, und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.